Der endgültige Umstieg auf erneuerbare Energien könnte ein weiteres Beispiel sein. Ihre Verhinderung, der oft noch geführte Kampf gegen Windräder und Solarkollektoren, er muss schambesetzt werden. Oder Bekleidung, die unter menschenunwürdigen Umständen gefertigt wird. Wir tragen am Leib, stecken uns in den Mund und amüsieren uns mit dem, was der sogenannte Fortschritt durch ungeregelte Produktion mittels globaler Lieferketten zu uns gebracht hat und sind damit unmittelbar mitverantwortlich für Ausbeutung, Vermüllung und Klimaerhitzung. Davon zu erzählen, welchen Schaden Mensch und Umwelt dabei nehmen und wie wahnsinnig diese kollektive Verdrängung einer nachfolgenden Generation vorkommen muss, müsste die erste grundlegende moralisch-narrative Revolution sein. Um einen solchen Pfad konsequent und in allen Bereichen zu beschreiten, braucht es viel mehr Fantasie, als wir sie heute aufbringen. Die Vorstellungskraft, soll der Schriftsteller Neil Gaiman einmal gesagt haben, ist wie ein Muskel. Wenn man ihn nicht trainiert, verkümmert er. Dieser Muskel muss stärker ausgebildet sein als der natürliche Muskel der Verdrängung, die bei Problemen entsteht, bei denen keine Selbstwirksamkeit möglich oder nötig scheint. Fußnote: Die anatomischen Muskelpartien heißen übrigens Agonisten und Antagonisten. Ende der Fußnote. Von den mündlich weitergegebenen Mythen des nomadischen Lagerfeuers bis zu den 3D-Brillen in heutigen Kinos, in der Geschichte der Menschheit wurde das narrative Workout immer wieder angepasst und erweitert. Unsere narrativen Muskeln wurden entsprechend trainiert und so erreichten wir neue Leistungsplateaus. Das Epos als Genre der Antike handelte von der absoluten Zeit, wie Goethe und Schiller sie nannten, mit der die Gegenwart und ihre Menschen keine Berührung hatten. Der Roman, so hat es der russische Literaturwissenschaftler Michail Michailowitsch Bachtin herausgearbeitet, war dann das erste Genre, das die Gegenwart bearbeitete. Die Science Fiction wiederum begreift die Zukunft als gestaltbar. Den nächsten Evolutionsschritt müssen unsere Erzählungen machen, um Cassandras Warnungen wirkmächtiger transportieren zu können. Die Corona-Krise hat hier einige Vorstellungsräume geöffnet. Wie in vorherigen Pandemien schlummert in ihr tatsächlich eine große, transformative Kraft. Die Beulenpest zum Beispiel, die ab dem 14. Jahrhundert schätzungsweise ein Drittel der europäischen Bevölkerung auslöschte, führte zur Erfindung der öffentlichen Gesundheitsvorsorge, zu Neuerungen in Kultur und Wirtschaft und sie trug zur Entstehung zentralisierter Staaten bei.